Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick. Hallo. Und der Matthias. Hallo. Und ich bin der Daniel. Ja, diese Episode ist ein wenig spät, etwas später als sonst, wobei wir immer noch in dem Rhythmus sind, zweimal im Monat eine Episode rauszubringen. Wie es in diesem kleinen Fenster oben steht auf dem Blog. Ja, aber wir haben im Moment wirklich doch einige Probleme. Nicht nur technische Probleme, stimmt es, Matthias? Aha. Ja, ich hab's letztes Mal versaut, die waren so freundlich, es zu verbergen, aber ich hab's versaut. Aber ja. Ich habe wieder alles hinbekommen, beziehungsweise wir werden es an dem Resultat dieser Episode sehen, ob es geklappt hat. Zugleich ist es ja der dritte Versuch, eine Folge über den Dirty Dungeon zu machen. Also ja, das ist müssen wir aufpassen, dass wir nicht allzu gelangweilt klingen, beziehungsweise uns dieselben Fragen nochmal einfallen, die wir schon beim ersten Mal gestellt haben. Ja. Ja, und ansonsten haben wir eben dann noch viel Kram für die Uni im Moment zu erledigen. Und Patrick war auch, glaube ich, in Arbeit versunken, wenn ich das so recht entsinne. Ne? Naja, es fällt immer genug an. Okay, nichtsdestotrotz, schauen wir mal, was uns mittlerweile im Laufe des Monats so über den Weg gelaufen ist an spannenden Themen. Ja, Patrick, fangen wir einfach bei dir an. Ja, bei mir fängst du gleich falsch an. Okay, weil so viel Matthias. Nein, es ist einfach, ich bin froh genug, dass wir unsere DSA-Runde stabilisieren konnten und da ich es hinkriege, zumindest die Abenteuer der 7 gezeichneten Kampagne fortbereiten zu können, aber Neues gibt's da auch nicht wirklich. Wobei, ich hatte es ja gerade schon im Vorgespräch zu dieser Episode erwähnt, dieses Buch über Dungeons speziell für DSA ist jetzt rausgekommen. Also ich hoffe, das findet den Weg in dein Regal, weil ich würde da auch gerne mal einen Blick reinwerfen. Ich gucke es mir auf jeden Fall mal genauer an, was drin ist und werde es mir dann gegebenenfalls zulegen, wenn es sinnvoll ist. Wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man eine vorgefertigte Kampagne spielt und eigentlich auch nur dafür Zeit hat oder Zeit haben kann, ist es immer schwierig, sich dann aufzuraffen für was völlig Freies, dann noch sich aufzuraffen, ja, gut, das und das stimmt. Zu lesen, weil du bist dann ja schon, hast dann ja schon viele Dinge vorbereitet. Also vielleicht ist es exzellentes Podcast-Material, über das wir uns dann unterhalten können. Ja, das stimmt, aber auch dann muss es gelesen werden und bezahlt werden und pipapo. Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber es kommt in nächster Zeit einiges und also es kommt wohl auch noch ein Gebetsband für die solche Sachen hole ich schon, weil die kann man bei uns dann ja auch noch einbinden, klar, bei dem Dungeon. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Du kannst doch nicht einfach aufhören, da kommt bald so ein Gebetsband. Zum Teufel, was für ein Gebetsband? Ja, die fangen an, also ein Gebetsband von einer Gottheit, wo du dann eben, wenn du den Charakter spielst, der an diese Gottheit glaubt oder noch eher eben für Geweihte, dann auch passende Gebete und sowas findest, um das ins Rollenspiel reinzutragen. Ohne Scherz, das ist ein ganzes Buch nur mit Beispielgebeten, die ich dann, Sprüche, die ich während des Rollenspiels ablassen. Ich kenn's nicht ganz genau, aber es geht eben darum, bestimmte Segnungen, die du hast und so weiter, dann auf diese Gottheit herunterzubrechen. Aber es ist nicht nur... Was man heutzutage alle Geld machen kann. Ja, aber ich finde so, das ist nicht uninteressant. Zumindest werde ich es mir angucken. Und das planen die wohl für mehrere. Ich mache mir die Mühe, hier noch selber die Warhammer-Sprüche rauszuschreiben. Und ja, das brauchst du nicht. Bei DSA wird dir alles geliefert. Du kannst es natürlich trotzdem machen. Also so ist es. Es gibt auch von anderen, das wird jetzt, glaube ich, so nach und nach, soll das für verschiedene Götter kommen, aber im Internet gibt es auch das für andere. Es ist nicht so, dass die Fangemeinde da einfach nur da sitzt und sich das nicht diese Mühe macht, die du dir auch machst. Okay, ja, nicht schlecht. Also unsere Vierung Geweihte, um das vielleicht abzuschließen, ist auch so engagiert und hat sich das selber gebastelt, weil für den Gott wird es das wahrscheinlich so schnell nicht geben. Okay. Ja, ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder versucht, eine Alternative zum Warhammer-Rollenspiel-Universum zu finden. Maßgeblich bin ich eigentlich interessiert am Cyberpunk und Science-Fiction-Genre. Und nachdem ich, ja, mir eigentlich auch nur oberflächlich, muss ich sagen, wie ist das, 2020? Cyberpunk 2020, ja, genau. Nur, ne? Und ein paar andere Sachen angesehen habe, bin ich doch erstmal wieder zurück zum alten, bin ich ja jetzt doch schon drin im Warhammer-Fieber und jetzt lese ich auch gerade wieder den großen Bruderkrieg weiter, so eine Art historische Erzählung, ne, noch so bevor das Universum so wird, wie wir es jetzt vielleicht aus dem Tabletop kennen. Ganz spannend eigentlich, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und da kommen mir immer, also ich muss sagen, immer wenn ich das lese, kommen mir gleichzeitig wieder Rollenspielideen für kurze Abenteuer oder zumindest Ausflüge, Flashbacks und so weiter. Ganz interessant, bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ich bereite natürlich weiterhin unseren zweiten Ausflug in die Welt von Warhammer vor. Warhammer 40.000. Hast du denn schon ein geeignetes Szenario gefunden? Also bei unserer letzten Aufnahme, die ja im Abyss verschwunden ist, ging es ja dann darum, dass wir irgendwie das erste Abenteuer schon verhunzt hätten. Das Problem ist, genau, ich meine, mein Ausruf kann ich, beziehungsweise muss ich ja nochmal starten, und zwar, stimmt, beim letzten Versuch... Darauf wollte ich hinaus. Habe ich davon gesprochen, dass wir The Edge of Darkness, das ist ein englisches Einstiegsabenteuer, das von, ja, ich sag mal, von allen Beteiligten eigentlich besser aufgenommen wurde als dieses offizielle, ich glaube Shattered Hope. Das ist auch so ein Einführungsabenteuer, auch mit einfachen Regeln. Das kann sich aber theoretisch immer noch jeder runterladen und ohne gleichzeitig sich jetzt mit den komplexen Regeln auseinandersetzen zu müssen. Das habe ich direkt übersprungen, weil das ist mehr oder weniger nur ein Dungeon Crawl, also Shattered Hope. So, und dann, um nicht direkt das erste Abenteuer aus dem Buch, aus dem Kernregelwerk zu nutzen, habe ich mir dann dieses The Edge of Darkness runtergezogen und das gespielt. Das Problem, also das ist sehr gut, finde ich. Das Problem ist, das war unser erster Spielabend, das hat nicht ganz so geklappt. Und jetzt habe ich sozusagen ein Problem, ich würde gerne ein neues Abenteuer finden, mit dem ich meine Gruppe ja ein zweites Mal versuchen kann, in das Setting einzuführen. Und ja, das natürlich auch mit den religiösen Abnormitäten dieses Settings auch umgeht. Und ja, wenn da jemand tolle Ideen hat, bitte, ich bin offen für alles. Ja, ich finde, ich habe ja auch den Abenteuerband von, wie ist das, mit Feuer und Schwert? Ja, den habe ich ja da, und das Problem ist, die sind doch alle zu fortgeschritten. Da kommen dann direkt schon hier Alien-Rassen drin vor, in einem davon, das mir sehr gefallen hat. Deswegen wäre das vielleicht nicht ganz so geeignet. Aber stoppen wir das lieber jetzt hier, bevor ich mich da verquatsche. Einstiegsabenteuer für Warhammer 40.000 Spieler. Wenn da jemand was hat, bitte, bitte, ich bin für Empfehlungen offen. Okay, dann bin ich an der Reihe. Ja, also bei mir gibt's gleich mehrere Dinge. Erstmal habe ich, nachdem ich bei Matthias Mass Effect 2 gesehen habe und doch einige Ähnlichkeiten zu Fading Suns entdeckt habe, mir dann doch nochmal die Fading Suns Bücher angeguckt, die ich meinen eigenen, aber nie wirklich genauer angeschaut habe. Mass Effect 2 so nebenbei das beste Rollenspiel des Jahres. Ja, ist ja gut. Wobei Dragon Age das beste letzten Jahres ist. Okay. Zu Dragon Age ist übrigens auch das Rollenspiel erschienen. In einer Box auch. Ohne Witz, ein Rollenspiel? Ja, das meine ist Güte, von Green Ronin. Ja, also das, ich bin mal gespannt, also ich wollte es mir auf jeden Fall mal anschauen. Was übrigens auch noch in der Box kommt, also die Wizards of the Coast legt eine neue rote D&D-Box auf, also so eine Oldschool-Variante, und ich glaube, es sind die D&D-4-Regeln, ich bin aber nicht sicher. Das kommt im September, die News ist natürlich jetzt schon uralt, weil wir ja jetzt erst jetzt aufzeichnen, aber okay, ich fand das trotzdem ganz witzig. Die D&D-4-Regeln in einer Oldschool-Box. Ja, ich meine schon. Also ganz runtergeschraubt. Also wirklich so eine ganz einfache Regeln. Ich verlinke das. Also ach so, ich habe das auch nur so am Rande. So nach dem Motto, ihr wollt mit Rollenspiel anfangen, hier habt ihr so eine Light-Variante von D&D 4 und probiert das ja, mal aus. Ja, genau. In der. Ich glaube, Ulysses hat sowas für DSA-Regeln auch mal im Angebot gehabt. Also so für Messen und so weiter, einfach zum Ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es lief. Ich meine, ich hätte nur auch sowas mitbekommen von eben Light-Regeln. Nee, also in dieser Box sind also wirklich auch, du hast dann ne, auch Würfel und so weiter, und dann hast du zwei Bücher, eins für den Spieler, eins für die Spieler, eins für den Spielleiter und so weiter. Mhm. Das klingt ganz witzig, also ich denke, die wird auf jeden Fall den Weg in mein Regal finden. Allein schon deswegen, weil es eine Box ist, also ich finde es so schade, dass nicht mehr so viele Sachen in Boxen produziert werden, also ich fand das immer sehr nett. Okay. Ja, ansonsten habe ich noch eine ganz tolle Serie gefunden, die, glaube ich, ja, also von unserer Runde hier wahrscheinlich nur mich interessieren wird, weil die doch recht langweilig ist, da passiert nicht viel. Und zwar läuft im Moment auf Dreisat die Serie In Treatment. Wie kannst du das so selber sagen und gleichzeitig voller Vorfreude sein? Ja, das ist, ich finde die Serie total klasse. Das Konzept ist, ist relativ einfach, aber auf gewisse Art und Weise doch bestechend. Es funktioniert so, dass du also jeden Tag in der Woche hast du eine 25-minütige Episode. Und es geht also um einen Psychiater mit und seinen Patienten. Und du hast also montags einen Patienten, das ist Laura, eine Frau, die eben keine feste Bindung eingehen kann und gleichzeitig so eine erotische Übertragung auf ihren Therapeuten hat. Und du hast dann dienstags, hast du dann Alex, so einen Kampfpiloten, der in Bagdad eine Schule bombardiert hat. Und dann gibt es da noch so noch andere Patienten. Und freitags geht dann der Therapeut anschließend zu seinem Therapeuten, also zu seinem Supervisor, um dann sozusagen über seine Probleme und auch die Patienten zu reden. Was dann doch mal, nochmal ganz interessant ist, also weil man dann nochmal eine ganz andere Sichtweise bekommt. Also ganz tolles Konzept, läuft im Moment auf Dreisat, sollte man sich anschauen. Ist in den USA auch doch durchaus gut ausgezeichnet worden, meine ich. Und Gabriel Byrne spielt den Therapeuten. Das ist der Teufel aus, ach, wie heißt dieser Arnold Schwarzenegger-Film? End of Days, wo er gegen den Teufel kämpft? Ja. Ja, End of Days. Ja. Oder auch die üblichen Verdächtigen, da war er auch dabei. Also sehr nette Serie, aber wie gesagt, es ist eben sehr geschwätzig. Also es geht, es. Was soll das denn heißen? Ich hab am Donnerstag Ghostwriter gesehen, ja? Da explodiert kein Okay. Auto. Ja, Und ich gut, bin aber auch da bis zum wird. Ende sitzen geblieben. Sie sagt der Kinofilm, oder was? Der Kinofilm, ja. Ja, da habe ich das Buch zugelesen. Ja, Roman Polanski hat, glaube ich, auch den Goldenen Bären bekommen. Also, ich bin aber nicht sicher. Okay. Ich fand das Ende bescheuert. Aber gut, okay. Ja, Oh, okay. um das direkt kurz anzusprechen, ich glaube, das hatten wir auch letzte Mal gemacht und jetzt müssen wir es zumindest wieder einmal kurz erwähnen. Du hast ja immer noch nicht Terminator 4 Ach ja, angesehen. richtig. Stimmt. Und ich möchte nicht genauer darauf eingehen. Auf jeden Fall kann ich den Wirbel darum nicht verstehen. Der meiner Meinung nach war der dritte Teil viel, viel schlechter als der vierte. So, ich glaube, jetzt habe ich Klemmler was zu knacken gegeben. Und wir verschieben am besten die Diskussion auf nächste Mal, wenn wir ja, zumindest Daniel und ich dann den Film nochmal gesehen haben. Bei mir ist das schon lange her. Wobei natürlich auch Patrick herzlich eingeladen ist, sich den Film. Ja, ich hab's auch noch Ich offen. wollte ihn jetzt nicht absichtlich ausschließen. Nein, nein, das habe ich schon. Nein. Das stimmt. Okay. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema, also zu unserem Rollenspielthema heute. Und Matthias hat es ja schon bereits erwähnt. Es geht um den Dirty Dungeon. Das Ganze ist eine Idee von John Wick. Es gibt auch ein sehr schönes YouTube-Video dazu, wo er dann eben erzählt, wie dieser Dirty Dungeon funktioniert. Und diese Idee von John Wick basiert auf seinem Rollenspiel Wilderness of Mirrors. Das ist so ein Spion-Rollenspiel, bei dem es darum ging, dass die Spieler den Einsatz planen und sich selbst sozusagen Komplikationen in den Weg legen. Also sie bauen sich selbst Hindernisse auf. Der Spielleiter gibt einfach nur ein kurzes Setting, eine kurze Idee. Beispielsweise, ihr müsst den UN-Botschafter entführen und dann fangen die Spieler an, diesen Auftrag zu planen. Die erzählen dann, der hat ein Penthouse und in diesem Penthouse befinden sich dann drei Leibwächter und so weiter. Und je länger das dauert, umso mehr kann der Spielleiter dann ebenfalls eingreifen in diese Sache. Und da sind wir im Grunde schon mitten im Thema, im Dirty Dungeon sozusagen. Denn diese Methode hat er dann eben auf das Fantasy-Setting übertragen, genauer gesagt eben dann auf den Dungeon-Bau. So, was brauchen wir für das Ganze? Wir brauchen dafür ein paar Würfel, eine Schüssel oder irgendwie was Ähnliches, wo wir die Würfel reinschmeißen können und ein paar Pokerchips oder irgendwie was anderes oder diese Glas-Steinchen hier, mit denen man. Meine Güte, im Notfall können es auch Kekse sein. Kekse sind schlecht. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube, es war in dem Fate-Regelwerk, da ging es darum, dass man M&Ms für Fate-Punkte ausgab Ja, es und ist erhöhte bei Schwierigkeit, wenn man die nicht Ja, aufessen darf. gab das ist es. für Savage Worlds gab es Savage Advent Worlds, also ein Weihnachtsrollenspiel. Da waren es auch Kekse, die man dann auch essen musste. Das ist, Musste. das, Sauschön. das ist aber nochmal ganz nett, das treibt die Spieler dann noch mehr an, diese Punkte zu benutzen. Das ist ganz witzig. Sollten wir vielleicht auch mal Ja, versuchen. das wäre auch was für Fate, oder? Ja, das stimmt. Ich sehe schon den Jetzt, ja. Matthias da, ich habe gar keine Punkte mehr und dann siehst du den Ja, Krümel. genau. Nicht schlecht. Okay, wie funktioniert dann, nachdem wir den ganzen Kram dann also haben, wie funktioniert dann unsere Methode? Der Spielleiter gibt im Grunde auch hier so einen kurzen Einstiegssatz vor. Also wir haben das Ganze getestet mit Dungeon Slayers und das lief eigentlich sehr gut. Also Matthias konnte da nicht, aber Patrick war dabei und Ich stütze meine Erfahrung auf einen alten D&D-Spielabend. Richtig, da haben wir es nämlich auch schon mal versucht. Und also ich glaube, ich habe gesagt, es ist das Grab einer alten Zauberin oder irgendwie sowas ähnliches. Und das hat dann gereicht, also mehr Einstieg war da nicht nötig. Jetzt beginnt im Grunde das Ganze so, dass die Spieler eben diesen Dungeon erforschen, dieses Grabmal der Zauberin erforschen. So, und da man ja eben nicht blindlings ins Verderben läuft, werden die Spieler sich natürlich vorher informieren. Das heißt, sie holen Gerüchte ein, die forschen in alten Bibliotheken nach und so weiter, um dann eben rauszufinden, was es mit diesem Grabmal der Zauberin auf sich hat. Und jetzt fängt das an, dass die Spieler sich eben Dinge dazu ausdenken. Also, das sind unheimlich konkrete Sachen. Das können zum Beispiel genaue Räume sein, das kann eine Karte sein von dem ganzen Dungeon. Und die Spieler bereiten das vor. Eine Falle, ein Monster, das hinter einem großen Tor wartet oder hinter einem Portal und ähnliches, ne? Also genau. Beziehungsweise, aber da kommen wir dann. Ich spare mir den Einwand erstmal fürs nächste Mal. Erklär erstmal weiter. Okay. Das Ganze läuft dann so: Die Spieler denken sich diese Sachen aus und werden damit dann belohnt. Die bekommen für jede Idee, die sie reinbringen in den Dungeon, also je mehr sie den Dungeon bevölkern und ausgestalten, bekommen sie Würfel, Bonuswürfel, die sie dann später im Verlauf des Spiels einsetzen können, um beispielsweise ihre Kampfkraft zu steigern oder so etwas. Das ist im Grunde, die werden dann einfach in diese Schüssel geschmissen, die Würfel. Ja, und man kann natürlich dann auch noch mehrere geben, falls die Begegnung besonders schwierig ist oder ne, vielleicht eine Falle sehr kompliziert ist. Also so kann man vielleicht dann nochmal die Begegnung, die dem einzelnen Mann oder der einzelnen Dame eingefallen ist, kann man dann nochmal werten oder kann der Spielleiter dann werten. Vielleicht noch, es müssen jetzt nicht Würfel sein, manche Systeme arbeiten ja, da ist es vielleicht sinnvoller, nicht gleich einen Würfel zu geben, sondern das sind immer dann Bonuspunkte, die man sich nehmen kann. Aber gut, das sind Details. Genau, ob es jetzt Bonus, da hängt natürlich aber, vom System ab, ob ja, jetzt also ich finde, es sollte nochmal kurz erwähnt werden, man muss es nicht zwingend gleich mit Würfeln machen. Es geht um aktive Belohnung, die Spieler natürlich dann auch während der Herausforderungen dann auch nutzen können, ne? Sei das in ihre Fertigkeiten zu verbessern oder Würfelwürfe zu wiederholen, zu vereinfachen, je nachdem. Genau, und dann im Grunde nimmt der Dungeon immer mehr Gestalt an und die Hoffentlich. Idee dahinter. Ja, es ist eigentlich, ich fand das beim letzten Mal eigentlich schon sehr gut. Also die Spieler, fand ich, waren noch nicht konkret genug. Also man hätte ruhig noch durchaus konkretere Hinweise geben können. Das Ganze war alles sehr vage. Ich wollte gerade sagen, machen wir es doch direkt an den Beispielen fest, so wie wir das gemacht haben. Denn ich erinnere mich an den alten Spielern und so muss das ja dann offensichtlich da auch gelaufen sein. Wir saßen im Kreis, mehr oder weniger, und die Spieler haben reingerufen, ich möchte da irgendwie eine Pikenfalle haben, ich möchte da einen Ogre-Magus drin sehen, ich würde gerne Durga-Zwerge da drin haben und ohne jetzt sehr konkret zu werden, wie der Daniel sich das vielleicht vorstellt, er sagt, ja, die Dürgerzweige, die sind aber hinter der linken Kreuzung dann auf der rechten Seite und da muss man noch durch zwei Türen durch und über den großen Graben rüber und dann findet man das Lager der Dürgerzweige. So, ne, konkret. Und wir haben es jetzt eher, wir würden gerne sehen. Wir würden gerne so eine Falle sehen. Wir würden gerne, dass du uns mit, einen weißen Drachen reinbringst und so weiter. So haben wir das gemacht. Ja, es war also wirklich eher auf so einer Gerüchtsebene. Da sollen die drin sein. Und was der Spielleiter dann immer noch an Arbeit hatte, war eben diese ganzen Dinge irgendwie zusammen zu mixen, dass dann Dungeon draus wird. Und je konkreter man das macht, umso weniger hat er damit zu tun. Genau. Und dann sei noch gesagt, während dieser ganzen Phase, während dieser Bauphase, hört sich der Spieler dann natürlich nicht nur alles an, sondern gleichzeitig bekommt er auch noch die Möglichkeit, etwas wirklich sehr Schönes zu machen. Er bekommt nämlich, je nachdem wie lange die Spieler dabei sind, diesen Dungeon zu bauen, bekommt er ja Complication Points. Also er kann diese Sache eben als Lüge enttarnen. Also beispielsweise, wenn die Gruppe sich eben vorgekämpft hat und sich überlegt hat, ja, und dann am Gipfel des Berges wartet die Höhle des Weißen Drachen und dann stellt sich heraus, der Spielleiter wirft einen seiner Pokerchips eben rein, eben einer dieser Complication Points, und dann stellt sich heraus, das war gar kein weißer Drache, es war eben ein roter Drache. Ey, du hast mir mal ein super Beispiel geklaut. Es war mein Beispiel. Du hattest das popelige Beispiel mit der Sackgasse. Dann nimmt er mir einfach mein super rotes Drachenweißes. Das Sackgassenbeispiel stammt ja auch von John Wick. Ja, also, das ist ja auch schwachsinnig. Also da erzählt er davon, dass die Leute hier auf der Karte herumlaufen und jetzt wollen sie dann, was weiß ich, bei der T-Kreuzung links ab und dann sagt er ihnen, ja, ich werfe jetzt einen Complication-Punkt rein und da ist jetzt eine Sackgasse. Und ja, und damit hat sich die Karte eben als nicht richtig offenbart. Ja. Ich finde es nicht schwachsinnig. Also es ist aber langweilig, wenn ich so Möglichkeiten habe, eben indem ich, was weiß ich, also Begegnungen umändern kann, um es den Leuten richtig, also sag mal, schwerer zu machen. Ne? In dem Fall als Beispiel, die Leute haben sich auf den weißen Drachen vorbereitet, gegen Eis und wie auch immer, und jetzt auf einmal haben sie einen Feuerdrachen da. Das ist doch viel spannender, als eine Sackgasse erschaffen zu lassen. Aber ja, damit habe ich meinen Punkt auch gemacht. Aber stell dir vor, du wirst verfolgt und du richtest dich nach der Karte und du willst unbedingt, du weißt genau, hey, wenn wir jetzt hier rechts abbiegen, dann sind wir in Sicherheit, denn dort wartet schon diese ja, aber stell dir mal die Brücke. Fülle an Beispielen, du könntest auch sagen, jetzt hat einer eine konkrete Falle erschaffen mit Bodenplatten, so, dann bringst du deinen Complication Point rein, indem du sagst, ach, das war dann doch die andere Bodenplatte, ja, super Ding, ne? Ja. Das ist auch ganz einfach und dennoch muss ich nicht um so kleine Scharmützel rum nach dem Motto, ah, hier ist mal eine Sackgasse, haha, ihr müsst den anderen Weg. Sauber, das war ja auch sehr kreativ. Wobei, jedenfalls, diese Punkte bekommt der Spielleiter eben so lange, wie die Planungsphase dauert. Das heißt, er könnte alle 5 Minuten so einen Punkt bekommen. Man kann sich das natürlich auch anderweitig ausrichten. Also beispielsweise Anzahl der Spieler oder Anzahl der Spieler mal 2 oder irgendwie sowas. Jedenfalls, das ist die Möglichkeit dann eben für den Spielleiter, Einfluss auf diesen Dungeon zu nehmen. Ansonsten ist nämlich alles, was die Spieler gesagt haben, wahr. Das ist wichtig. Also wirklich alles, was sie reinbringen, das ist dann da auch. Du hast jetzt gerade so im Nebenbei, es sollten natürlich nicht allzu viele Complication-Punkte sein, ne? So, dass er theoretisch jede Begegnung umändern kann. Denn wie der Daniel gerade sagte, soll schon, was die Leute sagen, die Karten, die sie zeichnen, die Monsterbegegnung, die sie ja drin haben wollen, die sollten schon im Ganzen, also ja, mehr oder weniger auch drin sein, denn ich glaube, auf den Punkt würdest du jetzt vielleicht noch kommen, die Leute wollen ja diese Begegnung drin haben, sonst würden sie ja nicht sagen. Wenn ich sage, ich möchte gerne, ne, die Gruft mit den Untoten haben und du verwandelst die in, was weiß ich, in Salamanderhaufen, dann sage ich, was für ein Mist, ich wollte doch hier mal, ne, deswegen habe ich das doch gesagt, ich möchte doch gerne die Untoten bekämpfen. Ne? Ja, richtig, ja. Richtig. Ja, damit hast du mir auch dann schon meine Argumente gehört. Das ist bei dem Drachen übrigens wieder ein perfektes Beispiel, denn vielleicht wollte ich nur einen Drachen haben und nicht unbedingt einen weißen oder einen roten Drachen. Ja, und dann ist der Spieler dennoch glücklich, weil er ja gegen einen Drachen kämpfen muss. Ich weiß. Dieses Beispiel ist einfach großartig, ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Welchen Geistesblitz ich da hatte. Hast du wieder super gemacht. Ja, gut gemacht. Ja. Ich klopfe mir selbst auf die Schulter. Jedenfalls. Das Ganze hat dann auch noch den anderen schönen Zweck, dass nicht nur ein Kopf an diesem Dungeon arbeitet, sondern eben alle Köpfe, die an dem Spiel am Spieltisch sitzen. Ja, und du kamst ja auch darauf, ich unterbreche nochmal, du hast mit den konkreten Vorschlägen, ja, das hatten wir jetzt schon als Thema. Du hättest das jetzt gerne so im Grunde, dass der Spielleiter eigentlich nur die erste Idee gibt und dann kann er eigentlich mit einem leeren Block zum Spielabend kommen, oder? Genau. So muss es sein. So, was heißt hier, so muss es sein? Davon redet selbst John Wick nicht. Das stimmt, aber es erleichtert einfach das Spiel. Natürlich. Ja, aber ansonsten, wir hatten, ich kann mich an die Debatte erinnern, ja, dass wir uns darüber gestritten haben. Wenn ich den Vorschlag reinbringe, ich möchte einen Oger machen, ich möchte einen Drachen, einen, was auch immer, eine Falle haben, dann möchte ich vielleicht, ja, vielleicht ist es dann spannender, nicht genau zu wissen, wo diese Dinge sind, sondern mich davon im Dungeon des Spielleiters überraschen zu lassen. Und genau, ne, da kommen wir auf die Kerndebatte. Sollen die Spieler davon überrascht sein oder sollen sie wirklich ist das spannend für die Spieler? Und da, ne, sehe ich jetzt, muss man vielleicht die Gruppe dann angucken. Würde die es spannend finden, wenn sie im Grunde den Dungeon haargenau ausarbeiten? Und lediglich vielleicht an 2, 3 verschiedenen Stellen das Ganze sich umändert, ne, durch diese Complication-Punkte eben. Und haben die dennoch dann Spaß daran, auch wenn es eigentlich jetzt, ja, eigentlich sozusagen, sie könnten ja ihren ganzen Weg schon von vornherein planen, ne? Dann gehen wir jetzt hier zuerst zu dem Drachen, dann gehen wir da über diese Brücke rüber, dann springen wir über die Schlucht da und dann sind wir beim Schatz links und gehen dann zu den Das Problem ist ja, denke zwischen Spaß haben und überrascht werden ist nochmal ein Unterschied. Also ich kann auch Spaß haben, ohne überrascht zu werden. Also das ist, denke ich, nochmal ein Faktor. Ja, gut, außerdem bringe ich ja nur Sachen rein, die ich auch gerne sehen möchte. Ja, aber das Entscheidende, das hatten wir ja schon. Natürlich, es kann auch Spaß machen, wenn du die einzelnen Begegnungen oder die Kämpfe oder was als spannend siehst. Aber es, für mich gibt's in Dungeons eben manchmal auch das Spannungselement, was ist hinter dieser nächsten Tür? Und wenn ich vorher die Karte gemalt habe und wir schon unsere Fähnchen da reingesteckt haben, hier ist der Drache, da ist der Ogermagier und so weiter, fällt zumindest dieser Aspekt raus. Wenn das für die Gruppe okay ist, ist das gut. Und natürlich mit Complication Points, das hattest du schon mal gesagt, kann man natürlich eine ganze Menge... Ja, genau. Also damit änderst du ja die Sache. Und ich finde, da liegt ja dann schon wieder, ist das nicht schon wieder eine neue Art der Spannung? Also ich weiß, hey, wenn ich jetzt die Tür aufmache, der Spielleiter könnte ja seinen Punkt eingesetzt haben. Ja, aber ich sag mal, wie schön kann es sein, wenn du, und das Gefühl kennen wir glaube ich dann noch alle, du machst die Tür auf, du landest in einem dunklen Verlies und du weißt gar nicht, was sich hier dahinter verbergen kann und dann im Nachhinein ist da vielleicht diese Begegnung drin, wie heißt nochmal diese großen D&D Gelee-Quader? Ach verdammt. Ja, die hatten wir letztes Mal schon. Ich wollte das wieder rein. Mir fällt gerade nur Futurama ein mit Mr. Horror Gelatin Blob. ja. Wie war das denn noch? Ein Gallertwürfel war das. Genau. Ne? Und ja, ich meine, das ist doch vielleicht noch toller, wenn ich jetzt gerade nicht weiß, dass diese Begegnung jetzt vielleicht schon kommt und ich erwarte sie vielleicht erst später. Ich meine, ist auch ein Ding natürlich da, dafür kann ich natürlich auch einen Complication Point benutzen, aber wie wir gerade sagten, soll ja eigentlich erstmal alles wahr sein und die Complication Punkte sollen ne, nur an besonderen Stellen benutzt werden. Na gut, ich meine, wann die benutzt werden, ist ja dem Spieler überlassen. Ich würde mich nicht um das Wann streiten. Es geht darum, dass er sie ja nicht so oft einsetzen soll und deswegen, nein, beziehungsweise gar nicht erst so viele haben soll, dass er gleich jede Begegnung umändern kann. Ja gut, das stimmt natürlich. Aber das hat er ja auch nicht. Ja, jedenfalls, das ist im Grunde der Dirty Dungeon. Also ich fand, das Konzept hat sich bereits zweimal oder sogar zweieinhalb Mal, also wir haben es nämlich schon mal getestet, meine ich, das lief dann aber nicht ganz so gut ab. Ich fand das auch, das war auch ein toller Spielabend damals. Ich fand das toll damals. Was ich vielleicht noch wichtig fände, ist richtig benutzen oder seinen vollen Glanz kann dieses System, glaube ich, aber auch erst dann erreichen, wenn die Spieler die Möglichkeiten der Welt kennen. Also ich hatte Probleme beides Male. Ich kenne nicht die Monsterhandbücher von D&D auswendig. Ich weiß nicht, was es da alles gibt und kann das auch nicht einschätzen, zum Beispiel in Bezug darauf, was für Charaktere es sind oder wie stark wir sind. Ja, natürlich. Weil man will, ich meine, das kann ja von Vorteil sein. Schließlich sollst du das Abenteuer mitschreiben. Ich meine, genau. Weiß auch jeder, dass es schwierig ist für ein System, das ich nicht kenne, ein Abenteuer zu schreiben. Ja, ja, das muss man sich nur bewusst sein. Also für mich war es in dem Moment schwierig, abseits der üblichen Fantasy-Sachen, die man kennt, was Neues da reinzubringen, weil man nicht abschätzen kann, wie stark ist sowas oder nicht wusste, was für Möglichkeiten sich ergeben. Also das muss man, glaube ich, berücksichtigen dabei. Ansonsten ist es natürlich top. Ich erinnere an diese Nessariler Schriftrollen, ne, die ja Christian, glaube ich, reingebracht hatte. Ja, das ist ja richtig. Ist ja so ein Ding. Ja, das kann die waren in dieser Zauberkammer. Ja, hätte den Patrick doch schon gar nicht einfallen lassen können, können, weil er die. Oder war das bei dem D&D-Test? Also beim letzten hatte ich weiß nicht, was für Schriftrollen, letztes Mal hatten wir auch die Suche nach irgendwelchen Schriftrollen. Da war nicht das Problem, da hat der Christian die detaillierter reingebracht, aber die Grundidee hatte ich da natürlich auch schon. Nur ist es natürlich, kommen dann so Sachen dazu, dass du das viel detaillierter machen kannst, mit Gruppen arbeiten kannst, die du als Konkurrenz hast, solche Sachen. Ich glaube wirklich, das Problem ist manchmal die Möglichkeiten dann in so einem Dungeon einzuschätzen. Und es in einen größeren Kontext einzubauen, weiß ich nicht, ob das so, aber... Wobei das Nette ist ja, dass, klar, wenn man natürlich das Setting kennt, kann man eben auch Setting-spezifische Sachen so schön reinbauen. Wobei die Sache ist natürlich, wenn, je nach Spieler, ist ja auch der Geschmack anders. Also beispielsweise gibt es ja eben auch die Leute, die gerne so Fallen und Rätsel reinbringen. Also es wäre ja... wäre doch durchaus möglich, solche Sachen auch einzubringen. Ja, danke, dass du mich darauf bringst. Ich habe schon auf das Stichwort gewartet, denn das hatten wir damals auch die Debatte. wie viel Spaß kann es machen, eine Falle überwinden zu müssen, die ich selber gebaut habe? Gerade wenn du doch der Meinung bist, es müsste so konkret wie möglich sein, dass ich sozusagen weiß, ja, ich muss erst auf die zweite Bodenplatte, dann auf die vierte springen und so weiter. Oder ich mach die Rätsel selber. Ja, ja. Also ich glaube, ich kann dich da selbst zitieren, denn du hast gerade noch am Anfang gesagt, es ist mit dem Complication Point, kannst du ja dann einfach sagen, hey, du musst nicht auf die vierte Bodenplatte treten, du musst nämlich auf die dritte Bodenplatte treten. Und dann weiß ich noch einmal einen Einwand von damals, Sekunde mal, dann musst du ja bei jeder Falle, die Leute reinbringen, so einen Complication Punkt einsetzen müssen, was wiederum dem Thematik entgegenspricht, dass doch in erster Linie erstmal alles wahr ist, was die Spieler bringen. Also das ist ja auch genau das, bei den Bodenplatten ist das die eine Geschichte, bei den, aber was weiß ich, da ist ein Raum, wo die, wenn die in der Mitte stehen, keine Ahnung, sich dann wegen dem Gewicht das öffnet und das eine riesige Falltür ist oder, keine Ahnung, die Bodenplatte dreht sich wie auf einer Waage oder, keine Ahnung, also irgendwas, wo du es überhaupt nicht merkst und dann reinkommst und wo du auch nicht einfach mal eben sagen kannst, gut, dann ist es die dritte anstatt die vierte, das ist wieder so ein Überraschungsmoment, was weggeht. Gut, wo sich Spieler sich dann vielleicht auch fragen müssen in gewisser Weise, warum bringe ich es rein, wenn ich's, wenn ich weiß, wie ich es löse. So, Ich muss da immer an die erste Szene aus Indiana Jones denken, wo er diesen Tempel geht, um diesen goldenen Götzen zu holen. Da sind ja solche Fallen drin. Und ich meine, er überwindet die Fallen durchaus unproblematisch, würde ich sagen. Aber dann wird das Ganze doch spannend, als dieser Felsbrocken eben dann runterkommt. Das war nämlich dann so eine Falle, die er nicht vorhergesehen hat. Ich glaube, da hat wahrscheinlich der Spieler da sozusagen seinen Complication Point eingesetzt. Und dann werden diese anderen Fallen auch plötzlich wieder interessant, weil er muss diese Fallen wesentlich schneller überwinden. Und dann wird es wesentlich schwieriger, diese Fallen zu überwinden. Ja, jetzt baust du aber dir ein tolles Bild hier zusammen. Ich danke. Das überwindet nicht den Punkt, dass du dennoch, um jede Falle interessanter zu machen, einen Complication Point brauchst. Nein, finde ich nicht. Ich finde, der Spieler hat die Falle gewünscht, er hat die Erwartungshaltung gehabt, er wollte immer schon mal eine Falle haben, wo er in den Worten Gottes wandeln wollte. Aber er wollte nicht wissen, wie er sie löst. Das ist es. Pass auf, ich möchte zum Beispiel, es gibt bestimmt so kranke Typen, die wollen so ein Worträtsel haben oder so ein Quizrätsel. So, dann möchten die doch eins lösen wollen. Ja, die aber das ist, nicht doch kein, schon, das ist doch kein schon Problem. Sich dann ausdenken müssen, damit dann nachher der Spielleiter, den es genauso gibt und ja. Na, dafür gibt es doch Material. Also dann kann doch der Spieler sagen, ich würde mir gerne wünschen, oder es ist hier, bevor ich den Eingang in den Dungeon wahrnehmen kann, muss ich das Rätsel der Sphinx lösen und so weiter. Und dann greift der Spielleiter nach einem dieser zahllosen Bücher, die er im Regal stehen hat, pustet den Staub weg und kann dann ein Rätsel präsentieren. Also kann die Überraschung doch auch spannend sein. Ist doch gerade bei Fallen, muss ich sagen, finde ich das, also ist das wie, so konkret wie möglich nicht so clever, muss ich sagen. Sowohl bei Quiz als auch bei Fallen würde ich dann immer sagen, also ich möchte zum Beispiel, eine gute Falle da drin haben, du hast eine Pfeilfalle, eine Falltür und so weiter. Ja, aber dann möchte ich doch nicht, also ich weiß nicht, wenn ich das unbedingt spielen wollen würde, dann würde ich doch nicht wissen wollen, wo diese Falle auch genau ist und wie ich sie dann überwinden kann. Das muss ich sagen, dann ist doch der Reiz weg. Wie schon gesagt, ich finde, man muss das dann einfach so sehen, es gibt dann einmal die Falle in der Situation, in der man sie leicht überwinden kann, wo es vielleicht nicht gerade zeitlich nicht wichtig ist, die Falle zu überwinden oder sowas. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann den Dungeon auch gerade eben um eine Falle bereichert. Diese Falle können natürlich auch, die Monster benutzen oder vielleicht wissen die Monster, dass es diese Falle gibt. Im Endeffekt komme ich dann aber dann wieder darauf hinaus, dass der Spielleiter sich doch da wieder was einfallen lassen muss, um diese Falle dann... Ich weiß ja auch, dass ihr gerne überrascht werden wollt. Ich finde die Überraschung nicht so wichtig. Ich hoffe, dass ich auch mal dazu komme, Das Spiegellabyrinth drin haben. Du wärst doch enttäuscht, wenn ich dir dein Spiegellabyrinth, so wie du es gezeichnet hast, einfach gebe und du bist da in 10 Minuten durch. Komm, da wirst du sagen, das ist aber schade. Ich wollte doch hier ein Spiegellabyrinth haben. Ja, sag ich, ja, du hast doch eins gekriegt. Hast du selbst gemalt. Ja, du hast doch, genau, das Labyrinth hast du doch gemalt. Ja. Ja, wärst du damit glücklich? Ja, ich meine, mal abgesehen davon, dass du dafür eine Belohnung bekommen hast, was ja in Form von Kampfwürfeln oder eben Punkten. Ich meine, du wirst halt zweimal belohnt. Du siehst einmal läufst du durch das Spiegellabyrinth als Spielerfigur durch. und einmal kriegst du diese Würfel. Ich finde, das ist doch schon gar nicht schlecht. Du willst klar, mich nicht das verstehen. Ist natürlich. Das Tolle ist natürlich eben, wenn der Spielleiter dann noch eben eine Komplikation einbaut, wäre es natürlich noch besser, weil dann eben mein Spiellabyrinth noch ein bisschen mehr in die, also in die Mitte gezogen wird. Also ich sehe das wie Matthias. Ich glaube, bei all diesen Sachen ist es gut, sie einzubauen, und wenn du sowas haben willst, dann sag's, aber ich glaube, es läuft am Ende doch darauf hinaus, dass du das möglichst unkonkret hältst. Also ich hätte gern, was weiß ich, ein mathematisches Rätsel da drin, um eine Tür zu öffnen, weil sonst kommt man sonst nicht durch. So. Das sage ich, und dann muss der Spielleiter sich doch ein Rätsel darum ausdenken, und ich muss es ihm nicht erst aufmalen und sagen, so sieht das Rätsel aus, denn dann geht's verloren. Also ich will das Rätsel haben, ich will aber nicht die Lösung haben. Also ich meine, wir reiten jetzt auf einen Punkt herum, der aber, meiner Meinung nach nicht so gut gelungen ist. Das heißt ja nicht, dass ich zum Beispiel, also bei Konzepten wie einer Monsterbegegnung, meiner Meinung nach funktioniert das Konzept wunderbar. Ich sage, in der zweiten Ebene ist ein Sumpf mit Eidechsenwesen. Ja, warum? Ich wollte schon immer gegen Eidechsenwesen kämpfen oder ähnliches. Dann hat der Spielleiter was Fassbares. Dann kann ich von mir aus auch natürlich das Höhlensystem schon mal machen. Und die Arbeit des Spielleiters besteht im Grunde nur darin, jetzt diesen Sumpf dann mit Eidechsenwesen zu füllen. Und diese dann nachher jetzt auszuspielen. Gut, dass du das nochmal so gesagt hast. Also ich, ja, also denke ich, funktioniert es absolut. Ich finde es auch einfach und praktisch. Hat uns ja auch eine Menge Spaß gemacht. Ja, aber wobei man sagen muss, dass wir vielleicht auf diesen Komplex mit den Pfeilen gar nicht erst gekommen sind. Denn ja, da muss ich jetzt zugeben, wir sind nicht die Pfeilen- und Quiz-Typen. Ja? Das ist wahr, ja. Nee, aber gut. Aber stimmt, also ich finde allgemein, wenn du die Welt kennst und dir schon ewig gewünscht hast, gegen diesen und diesen Gegner mal anzukämpfen, bietet das sozusagen die Bühne für sowas. Dafür ist es perfekt geeignet. Ja, außerdem kann man natürlich dieses Verfahren noch für viele andere Dinge benutzen. Also du kannst natürlich auch auf der Reise zu dem Dorf XY, kannst du natürlich unter der Spielgruppe schon austauschen, was und wie dieses Dorf überhaupt aussieht und was es darin zu entdecken gibt. Und auch dafür gibt es wieder Bonusdinger, und damit kann der Spielleiter wieder arbeiten und Szenarios bauen, die eben auch die Spieler sich wünschen, weil sie ja eben diese Ideen äußern. Haben wir auch schon gemacht, glaube ich. Nein, stimmt gar nicht. Wollten wir machen, sind wir aber nicht so gekommen, weil wir dann unsere D&D-4-Runde... dann war der Sommer auch zu Ende. Im Sommer spielen wir mal Fantasy darum. Gucken wir mal, ob wir in diesem Sommer vielleicht ein D&D-4-Dorf bauen. Ja, das war der Dirty Dungeon. Und ich denke, wir hören uns dann wahrscheinlich schon in wenigen Tagen wieder. Wir versuchen es. Wir müssen ja 2 Folgen im Monat schaffen, ne? Genau, richtig. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.